13. Ich weiß. Eu sei. Wissen. Saber. Problem. O problema. Heute. Hoje. Ausgebucht. Completo. Sie wissen, als Anrede. Sabe. Ob. Se. 15. Intelligent. Inteligente. Lesen. Ler.